1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute. Ich grüße euch sehr herzlich. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Ich musste nochmal aufstehen, weil ich meinen Kopfhörer hier nicht richtig angeschossen hatte. Schön, dass ihr da seid. Ja, wir haben heute ein festes Thema. Und das Thema heute Nacht heißt Nesthocker. Ich möchte sehr gerne mit Leuten sprechen, ja, die sich zu Hause bei Mama und Papa doch sehr, sehr gemütlich gemacht haben, bequem gemacht haben, die sich bedienen lassen, obwohl sie eigentlich vom Alter schon draußen sein sollten, aus dem Elternhaus. Und ich möchte natürlich auch sehr gerne mit Eltern von Nesthockern sprechen. Wie findet ihr das? Findet ihr das gut, dass eure vielleicht 30, 35-jährige oder auch 28, 27-jährige Tochter noch zu Hause ist? Oder sagt ihr, eigentlich wird's Zeit, dass die junge Dame mal rauskommt und auf eigenen Beinen stehen muss oder eben der junge Mann? 0800 220 unsere Telefonnummer 0800 220 5050, kostenfrei für euch, oder ihr mailt uns domian@wdr.de. So, und es geht los mit André, und der ist 33. Hallo André. Hallo? Ja, hallo. Hallo Domian, hier ist André. Ja, schön, dass du da bist. Wie geht's, wie steht's? Ach, sehr gut, ich kann nicht klagen. Und selbst? Ja, bei Mutti geht's mir immer gut, ne? Also, du bist einer, du bist ein Nesthocker. Ja, würde ich auch so sagen, ja. Erzähl mal ein bisschen. Ja, ich lebe jetzt bei Mutti mein Leben lang, ne? Ja. Ja, ist eigentlich ganz schön hier. Mutti bezahlt manchmal, nicht immer, aber so oft, wie es geht eigentlich. Ja, also lebst du bei deiner Mutter oder bei deinen Eltern? Also meine Eltern sind geschieden, Mama hat einen neuen Freund. Ja. Ja, und ich lebe eben bei Mama. Und der Freund wohnt auch da in dem... Der Freund wohnt woanders. Achso, der wohnt woanders. Der Mama hat ein Haus eben, ne? Papa ist weg. Und ich bin eben in meinem Haus, im Dachboden lebe ich um, hab da meine Wohnung und ja, Mama ist... Ja. Ich habe da mein Zimmer, sage ich mal so, und Mama ist eben beim Freund immer. Ach so, die Mama ist gar nicht so oft zu Hause. Nee. Aber die kümmert sich um den Haushalt, dennoch. Ja, das Wochenende kommt sie meistens, ne? In der Woche, ne? Also, ja. Sie lebt eben mit mir zusammen da. Also sie beschwert sich eben, dass ich nichts alleine auf die Reihe kriege. Na, so richtig habe ich es jetzt nicht verstanden. Ist sie jetzt mehr bei dir oder mehr bei ihrem Freund? Ja, ich sag mal eher... Er ist auch bei uns, also das kann ich nicht sagen, mehr bei ihm, mehr bei mir. Ja. Sag mal gleich. Aber man kann sagen, sie führt euren Haushalt, deinen und ihren Haushalt, das macht sie schon. Ja, sie muss ja auch einkaufen gehen, dass ich was zu essen kriege. So, oder sowas, ne? Ja, natürlich. Also sie kauft für dich ein. Ja, ich gehe nie raus, außer zum Kollegen immer mal um die Ecke, so, sonst gehe ich endlich nie raus. Ach so, du hast doch keinen Job. Nee, deswegen, das war ich auch draußen. Ja, wie lange bist du schon arbeitslos? Ja, mein Leben lang. Ich habe noch nie gearbeitet. Wie kommt das? Ich bin immer zu faul und ja, solange bei Mama, solange Mutti bezahlt, muss ich eigentlich auch nicht arbeiten gehen. Also du hast auch keine Ausbildung gemacht? Nee, gar nichts. Gar nichts? Nee. Was für einen Schulabschluss hast du? Ich habe keinen Schulabschluss gemacht. Ich habe Schule geschmissen und dann habe ich gar nichts gemacht. Wie, du sitzt jetzt von deinem, weiß ich jetzt, 15., 16. Lebensjahr, sitzt du zu Hause? Machst gar nichts und lässt dich von der Mutter bedienen. Ja. Gehst nicht arbeiten, hast keine Ausbildung gemacht, bemühst dich nicht um Arbeit, gar nichts. Naja, Mutter sagt immer, ich soll Bewerbung schreiben, aber dann lasse ich mir immer irgendwas einfallen, der Laptop ist kaputt oder irgendwas, der Drucker geht nicht, damit ich das eben nicht machen muss, ne? Wer kauft dir denn den Laptop? Das Mama ihr Laptop, ne? Das Mama ihr Laptop. Was, ja. Ist deine Mutter denn wohlhabend? Ja, Mama geht's gut, ne? Also Mama arbeitet eben, ne? Was arbeitet die? Mutter ist Fotolaborantin, hat ein Fotolabor. Ach so, das heißt, die hat richtig was zu tun und muss für ihr Geld hart arbeiten. Ja. Und du, fauler Sack mit 33, schämst dich nicht, dass du deine Mutter so ausnutzt? Na, also ich schäme mich schon ein bisschen, wenn eben Besuch kommt, aber sonst so habe ich Mutter eigentlich gut im Griff. Was machst du denn den ganzen Tag? Na, ich stehe um 15 Uhr auf, 16 Uhr. Mhm. Dann frühstücke ich meistens, dann ist 18 Uhr. Ja. Ja, dann, wenn ich nichts zu rauchen habe, gehe ich was zu rauchen holen und dann gucke ich meistens den ganzen Abend Fernsehen, warte, bis deine Sendung losgeht. Ja, und dann gucke ich noch ein bisschen Fernsehen, gehe mit meinen Hunden raus und sonst, ja. Und dann ist der Tag rum. Ja, dann steht Mama morgens auf, ne? Ja. Dann frage ich Mama nach Geld, dann geht sie zur Arbeit und ich gehe schlafen. Es klingt ja so krass, dass man fast denkt, das hätte sich jemand ausgedacht für einen Film. Aber es ist wirklich bei euch so. Ja, es ist bei uns so. Wie ist das denn so in deinem, du hast ein Zimmer, sagst du, oder mehrere Zimmer in dem Haus? Ich habe oben so einen großen Dachboden. Ja, wer macht denn da sauber? Naja, es ist so wirklich sauber, es ist hier nicht. Ich habe meine Hunde leben ja hier und meine beiden Katzen, ne? Ja. Also das ist einmal die Fette und Shiva und Laila und Kivo, das sind meine Tiere. Gegen die hat Mama eigentlich auch was, aber ich habe mir die einfach besorgt aus dem Tierheim. Habe ich von Mama mehr Geld gefragt, bis ich was gekriegt habe und dann habe ich mir die geholt aus dem Tierheim. Okay, kommt denn die Mutter hoch in deinen Wohnbereich und macht da sauber? Ja, macht immer Ärger und klopft an der Tür, ich soll aufmachen, dann dachte ich mir, soll mich in Ruhe lassen. Achso, du lässt sie gar nicht in deinen Bereich da rein? Manchmal. Aber sie putzt da nicht? Wie bitte? Putzt sie bei dir? Na, sie will immer bei mir putzen, ich sag, sie soll mich in Ruhe lassen, das ist mein Leben und mein Zimmer da oben. Wäscht sie deine Wäsche? Na, ich trage meistens eigentlich immer das Gleiche, ich bin ja immer nur zu Hause, ne? Du musst ja auch mal eine andere Unterhose anziehen und andere Socken. Ja, das mache ich dann auch selber, aber also ich werfe jetzt immer hin und Mama macht und wenn nicht, muss ich es ja machen. Ich muss ja auch manchmal kochen, wenn Mama nicht da ist und kein Geld da lässt, kann ich mir keine Pizza bestellen, dann muss ich eben selber kochen. Sag mal, apropos Geld, wie ist denn das? Kriegst du irgendwie noch staatliche Unterstützung? Oder? Ich krieg Hartz IV. Ja. Aber ich habe eben Maßnahmen, also ich muss immer so eine Maßnahme machen, ne? Und da gehe ich ja eben nicht, immer nicht hin, weil ich ja eben zu faul bin. Und dann kriege ich eben Sanktionen und jetzt kriege ich halt nichts, also irgendwie nur ganz wenig. Achso, du kriegst im Moment nicht zum Staat, das heißt, das läuft alles über deine Mutter. Ja, und ich verfasse auch immer die Termine, da hinzugehen. Sag mal, du erzählst das alles mit so einer Selbstverständlichkeit, auch mit so einem Selbstbewusstsein, als wäre das das Richtigste und Normalste der Welt. Hast du denn nicht ein wenig ein schlechtes Gewissen, so wie du lebst? Ja, so ein bisschen manchmal, ne? Wenn ich eben sehe, dass man immer so viel Geld hat. Na, so viel Geld, deine Mutter arbeitet, die ist ja nur keine Millionärin. Die hat einen normalen Job und muss wahrscheinlich auch viel dafür arbeiten. Du bist ja wie eine Made im Speck. Ja, also Mama sagt auch immer, ich liege jetzt auf der Tasche und jetzt wollte sie mich auch rausschmeißen ins Obdachlosenheim. Irgendwie soll ich da hingehen und so. Und da habe ich zu Mama gesagt, das läuft überhaupt nicht. Weißt du, wenn ich deine Mama wäre, würde ich dich rausschmeißen. Ja? Ja, und auch wenn du erstmal im Obdachlosenheim landen würdest, das klingt zwar jetzt sehr hart, aber vielleicht würdest du dann wach werden und dich allmählich auch auf deinen eigenen Hintern setzen. Ich bin aber kein Assi, mir geht's doch gut, ich trage gute Sachen, fahre manchmal Auto, wenn ich Mama ihrs kriege. Ja gut, aber das sind alles nicht deine Dinge und die hast du dir selbst nicht verdient. Ja, muss ich doch aber auch nicht, solange ich vom Staat Geld kriege und Mama mir Geld gibt, geht's mir doch gut. Ja, aber das ist ja eine Schieflage. Das ist ja keine dolle Leistung. Ich sag ja gerade, du bist wie ein Parasit, wie eine Made im Speck. Ja, aber ich bin doch nicht. Also, das versteht meine Mutter auch immer nicht. Versuche ich auch immer zu erklären. Ja, pass mal auf, was wäre denn jetzt, wenn deine Mama, die offensichtlich viel zu gutherzig mit dir umspringt, wenn die jetzt sagen würde, pass auf, André, ich gebe dir jetzt noch eine Frist, ich gebe dir eine Chance von einem halben Jahr. Mhm. In einem halben Jahr musst du irgendwie sehen, dass du alleine auf die Beine kommst, indem du irgendwie eine Arbeit suchst oder eine Ausbildung versuchst anzufangen, irgendwas. Im halben Jahr bist du raus. Was wäre dann? Wie will Modens mich denn rausschmeißen? Bitte? Wie will sie mich denn rauswerfen? Ich habe ja Schlüssel und alles. Modens kann mich ja nicht einfach rauswerfen. Könnte sie schon, ja. Das ist ihr Haus. Ja, aber ich müsste ja gehen wollen und ich will ja gar nicht gehen. Und ich würde mich ja von meiner Mutter nicht rauswerfen lassen. Aber wenn sie sagen würde, du musst jetzt heraus. Ja, dann würde ich eben manchmal da zu den Terminen vom Asiamt gehen, damit ich keine Sanktionen kriege. Und dann würde ich zusehen, dass Modens mir eine Wohnung besorgt. Aber was wird Modens denn nicht machen? Und ich würde mir auch keine besorgen, also wird das alles gar nicht passieren. Und ich kann mein Leben lang bei Modens weiterwohnen. Ich bin fassungslos. Wie alt ist deine Mutter? Boah, meine Mama wird jetzt 61. So, ist auch keine junge Frau mehr. Nee. Wir wollen wünschen, dass sie lange gesund bleibt und auch lange lebt. Das steht außer Frage. Aber dennoch kann ja mal was passieren. Was ist dann, wenn deine Mutter mal stirbt? Also dann ist ja noch der Freund von der Mutter da noch so erstmal. Ach, du meinst, der würde das auch mitmachen? Ich weiß nicht, ich glaube schon, ne? Na, du kennst ihn doch. Ja, aber der mag mich ja nicht, weil ich so ein Schmarotzer bin. Na also. Ja, aber er müsste das denn ja machen, damit Mama glücklich ist. Der muss gar nichts machen. Was wäre denn, wenn deine Mutter schwer krank wird? Wärst du bereit, dich um deine Mutter zu kümmern? Dann würde ich mich um Pflegeheim kümmern. Ach so, dann wird die Mutter abgeschoben. Aber du kannst bei ihr dein ganzes Leben lang auf der faulen Haut zu Hause liegen. Nicht? Wie? Kann ich das nicht machen? Nein. Ganz klar gesagt, nein, ich finde nicht. Wenn Mama im Pflegeheim ist und ich im Haus wohne und Mama mir ihre Rente mehr gibt, dann läuft das doch. Ich kann das gar nicht hören, was du da sagst. Ich bin fassungslos. Ein Kerl, der von normaler Intelligenz ist, das merke ich ja, wie du sprichst, dass der so eine Auffassung hat. Ich bin wirklich fassungslos. Und letztendlich ist seine Mutter natürlich auch schuld, dass das so gekommen ist. Sie hätte ja viel früher die Zügel anziehen müssen. Ja. Ne? Aber Mama kauft mir auch immer noch Klamotten und sowas und Brillen. Ich weiß ja gar nicht, Führerschein hatte sie mir auch letztens bezahlt. Ich würde ja wahnsinnig gern mit deiner Mama sprechen, aber die schläft wahrscheinlich schon. Ja, aber ich könnte ja mal die Mama fragen, ob sie mit dir mal sprechen will. Ja, aber dann morgen. Bitte nicht die Mama jetzt aufwecken und sie da irgendwie durcheinander bringen. Vielleicht morgen, das würde mich interessieren. Wäre ich sehr, sehr gespannt. Also ich würde dann die Mama oder den Papa fragen und könntest du denn morgen Abend nochmal anrufen? Ja, wir würden dich dann morgen unter deiner Nummer nochmal anrufen und dann würde ich gerne mit deiner Mutter sprechen. Ja. Können wir das mal so vereinbaren, André? Das kriegen wir hin. Ja, das kriegen wir hin. Da bin ich ja schon mal beruhigt. Also ich bin gespannt wie ein Flitzebogen auf das Gespräch mit deiner Mutter. Dir habe ich so alles gesagt, was ich so denke. Und dann verabschiede ich mich jetzt von dir und wünsche dir eine gute Nacht. Ja, ich dir auch. Dankeschön. Ich wollte noch was sagen. Tschüss. Ja, ihr Nigger. Jetzt ist meine Leitung hier weg. Es geht weiter mit Anne. Und Anne ist 62. Guten Morgen, Anne. Guten Morgen, Domian. Hallo, Anne. Das Thema heißt ja, Nesthocker. Also ich könnte die Mutter von dem jungen Mann das sein, der da eben gesprochen hat. Du könntest die Mutter sein? Ja, ich habe das gleiche Problem. Also ich habe das Problem, was er da alles erzählt hat. Nur mit einem Unterschied, ich bin wahrscheinlich nicht so begütert wie die Dame. Erzähl mal ein bisschen. Ja, das ist so, mein Sohn ist 28 und wir leben auf 39 Quadratmeter. Auf 39 Quadratmeter? Ja. Ja. Er hat ein Zimmer, das ist 9 Quadratmeter. Ich habe ein Zimmer, ist 17 Quadratmeter. Ja. Und ich bin Rentnerin. Ja. Ich bin ja 62, wie du eben sagtest. Und bin seit 2 Jahren in Rente. Und das geht jetzt gar nichts mehr, weil wir hocken hier aufeinander. Er ist arbeitslos. 28 sagst du, ne? Ist er. Ja, ja. Er ist arbeitslos und ich kriege ihn einfach nicht raus. Wie lange ist er denn schon arbeitslos? Oh Gott, also er arbeitet immer mal wieder zwischendurch, so 3-4 Tage bei einer Zeitarbeitsfirma. Ja. Und dann haben die immer wieder keine Arbeit für ihn. Und dann geht das immer hin und her zwischen Arbeitsamt und eben, dann wird das nicht richtig berechnet. Ja. Also er kriegt im Moment von der Sozialhilfe für die Wohnung, also um dass er Wohnung bezahlen kann, 218 Euro. Ja, und diese 218 Euro, gibt er dir das Geld? Ja, hauptsächlich. Das schon. Aber da ich selber ja nur 630 Euro habe, ist das ja verdammt wenig, womit wir auskommen müssen. Allerdings, wie viel Miete müsst ihr zahlen? 406. Ja. Das ist ein ganz Stange Geld für 39 Euro. 71 Euro Strom. Mhm. Und dann kommt noch das Telefon, was mittlerweile abgestellt ist. Ja. Weil ich das nicht mehr zahlen kann. Mhm. Oh, also, dass ich jetzt mit dir telefoniere, ist über so Prepaid. Verstehe. So, wie lange geht denn das jetzt schon so? Ja, der ist noch nie richtig ausgezogen. Der war noch nie gewesen draußen. Es gab keine Zeit mal, wo also, er... Also doch, er war mal 4-5 Monate draußen. Mhm. Aber ist schnell wieder nach Hause gekommen, weil das Haus ihm da nicht so gefallen hat. Ja. Und du warst immer alleinerziehend? Ja, seitdem er 2,5 ist. Ah ja, und es gibt sonst keine Geschwister? Doch, das gibt einen großen Bruder, aber der wohnt weit von zu Hause weg, also wir sehen uns ganz selten. Achso, und dieser große Bruder ist aber früh ausgezogen? Der ist früh ausgezogen, ja. So, jetzt könnte ich mir vorstellen, dass du schon immer wieder mit ihm über die Situation sprichst. Grundsätzlich und ständig und immer wieder. Und wie reagiert er dann? Was sagt er denn dann? Ja, er schaltet auch stur. Er sagt sogar zu mir... Ich möchte doch sein Zimmer verlassen, das möchte er mit mir nicht besprechen, diese ganzen Sachen. Apropos Zimmer, da habe ich ja gerade den André auch gefragt, machst du das auch sauber? Ja. Das machst du sauber? Also das sieht grundsätzlich aus wie eine Müllhalde, wenn ich mich da nicht irgendwann mal so, wie soll ich mal sagen, alle Vierteljahr mal ein bisschen das Gröbste wegräume, dann sieht das aus wie eine Müllhalde. Aber ich gehe davon aus, du machst natürlich immer das Badezimmer sauber. Natürlich. Natürlich. Der junge Mann macht da nie mal irgendwie einen Handschlag im Badezimmer? Nie? Nein. Wie ist es mit der Wäsche, seiner Wäsche? Auch nicht. Jetzt machst immer du. Ja. Er legt dir seine dreckigen Socken und Unterhosen hin und du wäschst alles. Ja, klar. Mhm. Und wenn ich ihn nicht, wie soll ich mal sagen, alle 14 Tage, 3 Wochen ins Bett prügel, dann duscht und badet er auch nicht. Ach so, so. Er hat also irgendwie völlig resigniert. Lässt sich komplett gehen und hängen. Ja. Was hat er denn eigentlich gelernt? Gar nichts. Gar nichts? Nein. Was für ein Schulabschluss? Leider nicht. Was für ein Schulabschluss hat er denn? Gar keinen. Auch gar keinen? Auch so ein Fall wie gerade? Gar nichts. Wann ist er von der Schule abgegangen? In welchem Alter oder welcher Klasse? Mit 16. Mit 16. Und dann hat er denn auch mal da so in jüngeren Jahren mal ein bisschen versucht, irgend so kleine Nebenjobs sich zu suchen? Ja, natürlich. Er hat immer wieder versucht. Versucht und auch gefunden? Auch gefunden, aber bis er, jetzt muss ich mal rechnen, bis er 25 war, hat das alles nicht so recht gefruchtet. Wenn ihm was nicht gepasst hat, dann ist er einfach nicht mehr hingegangen. So, nun bist du eine... Ich weiß, du könntest jetzt sagen, du hast da eine große Schuld dran. Habe ich auch, weißt du? Nein, ich wollte... Ja, das wollte ich... Nur ich war ja auch ständig berufstätig. Was hast du gemacht beruflich, Anne? Ich war also von morgens... Ihr war im Verkauf. Im Supermärkten und habe ich an der Kasse gesessen. So, hast auch einen ganz normalen Verdienst, keine Reichtümer gehabt? Nein, nie Reichtümer. Und dementsprechend, weil der Vater ist früh verstorben, als mein Sohn 9 Jahre alt war. Mhm. Und da kriegt man ja dann auch nur eine Halbwaisenrente, bis er 18 ist, wenn er keine Lehre macht. Und als das vorbei war, bin ich immer auf mein Geld angewiesen gewesen. Aber das bedeutet, das sagt mir doch, du hast nie groß verdient, das war ein ganz normales Gehalt, was du bekommen hast. Und jetzt kriegst du auch keine große Rente. Nein. Dass du den Pfennig, das heißt den Cent, 10-mal rumdrehen musst, um euch beide durchzufüttern. Ja, natürlich. Stellt er auch noch Ansprüche mit Essen, dass er sagt, mach mal das, mach mal Kochen? Nein, das nicht. Das nicht? Da ist er eigentlich immer recht zufrieden. Nein, das nicht. Ja, so, aber jetzt hast du gerade das schon selbst angesprochen mit der Schuld. Du siehst die Schuld bei dir. Ja, natürlich, weil ich wahrscheinlich nicht ihn genügend unterstützt vielleicht auch habe, die ersten Jahre, wo er eigentlich noch... Es gibt ja so ein gewisses Alter, wenn die Teenies sind, dass die immer mal wieder keine Lust haben aus Schule und dergleichen. Mhm. Und da habe ich vielleicht nicht genügend, auch nicht Kraft mehr gehabt. Mhm. Ich war mit ihnen ständig alleine und habe einen normalen Job gehabt. Ja. Und wenn ich von der Arbeit kam, bin ich nochmal 2 Stunden putzen gegangen. Also eine ganz fleißige Frau. Respekt. Also wenn ich, ja. Und als ich dann nach Hause gekommen bin, so meistens gegen 8, da war ich kaputt. Klar. Verstehe ich. Dann habe ich uns Essen gemacht und dann habe ich mich noch ein bisschen mit ihm unterhalten und wollte ja auch nicht ständig nur erziehen, wenn man so lange weg ist. Ja, ja. Und so lief das Ganze dann irgendwie aus dem Ruder. Und so lief das Ganze aus dem Ruder, ja. Wie verhält er sich denn dir gegenüber? Ist er nett zu dir und freundlich? Oder? Nein. Er hat überhaupt keine Achtung vor mir. Also keine Achtung. Er behandelt sich wie ein Sklave. Ja. So wie ein Dienstmädchen. Mach mal dies, mach mal jenes. Ja. Und lass mich in Ruhe. Das sagt ja auch. Ich sag, was machst du denn, wenn du mal alleine lebst? Mhm. Dann sagt er, ja, dann nehme ich mir eine polnische Putze. Der junge Mann hat ja Ansichten. Jetzt stutzt du. Aber hallo. Sag mal, wie ist denn das so bei euch Weihnachten? Und wenn du Geburtstag hast, kümmert er sich dann ein bisschen um dich und macht dir bisschen was Schönes? Nein. Auch nicht? Nein. Verbringt ihr so die Weihnachten zusammen? Ja. Schenkst du ihm was? Kann ich die letzten Jahre gar nicht mehr. Ja. Ich habe kein Geld dafür. Ich bin froh, wenn wir was an Essen auf den Tisch kriegen. Mensch, Anne, ich finde, das klingt ganz, ganz erschütternd. Und das tut mir so leid für dich auch. Du bist eine fleißige Frau dein Leben lang gewesen und hast jetzt so ein Problem an der Backe. Ja, ich habe 43 Jahre gearbeitet. Also das ist wirklich, sag mal, also nun habt ihr noch 2 Kinder gehabt, ne? Wie ist er denn, was ist er denn für ein Typ? Glaubst du, wenn der sich anstrengen würde, dass der schon was schaffen könnte? Oder ist er wirklich ein bisschen... Der ist super intelligent. Super intelligent. Der baut dir da die besten Programme im Computer auf. Mhm. wo andere noch nicht mal hintergekommen sind, das holt er dir da aus dem Computer runter. Da ist er 1A. Hm. Diesen Computer hast elektrisch, du... Elektrisch. Elektrizität macht ja alles. Diesen Computer hast du ihm natürlich auch gekauft. Das hat er sich auf dem Sperrmüll zusammengesucht. Ach so. Hm. Und Teile auch von einer Bekannten geschenkt gekriegt. Also das hat er sich alles aber auch zu selber zusammengebaut. Ne? So, jetzt ist ja die Frage, Anne. Wie soll das weitergehen? Bis ans Ende deiner Tage? Domian, ich habe versucht, ihn rauszukriegen. Hm. Ich habe sogar hier, wenn er mal betrunken war und sehr laut denn geworden ist, habe ich sogar die Polizei geholt. Hm. Und die haben gesagt, sie kriegen ihn nicht raus. Da müssen sie vor Gericht gehen. Sonst kriegen sie ihn nicht raus. Deshalb, ich hörte ja dieser, wo du gefragt hast mit dem jungen Mann da vorhin, was er macht, überhaupt, ob er mal Lust hat, raus irgendwie. Mhm. Da hat er ja gesagt, nee, brauche ich ja nicht, will ich ja gar nicht, wegen meiner Mutter, die bezahlt das ja alles. Mhm. Das heißt, du musstest... Da habe ich gefragt, man kriegt diese Kinder nicht raus, weil die haben ein Wohnrecht, wenn die so lange hier gewohnt haben. Ach. Die haben wirklich ein Wohnrecht. Ich muss zum Anwalt gehen und ihn regelrecht rausklagen. Das ist ja ein Ding, das wusste ich auch so, in dem Detail wusste ich das nicht. Auch wenn die schon so alt sind. Ja. Haben die ein Wohnrecht? Ja. Was wäre denn jetzt, nehmen wir mal an, du würdest die Wohnung kündigen und würdest... Ja, das könnte ich machen. Ah ja, und würdest für dich was alleine suchen, dann hättest du ihn vom Hals. Ja. Gibt es solche krassen Überlegungen, dass du so etwas in die Gänge bringen würdest? Nur wie ziehe ich mit 630 Euro um? Ja, du hast natürlich völlig recht. Weißt ja, jeder Umzug kostet Geld. Absolut, absolut. Und da ist man froh, wenn man eine Unterkunft hat und es einigermaßen läuft. Ja. Aber dann ist die... Aber irgendwie, du hast schon recht. Also irgendwie, so geht, kann das nicht weitergehen. Deshalb rufe ich ja auch bei dir an. Ja, also... Also kann das einfach nicht weitergehen. Nein, weil ich sag dir jetzt erstmal, abgesehen, ich habe im Moment auch noch keine kluge Idee, wie man es anstellen könnte. Nee, aber du bist wirklich, ich finde dich eine sehr nette und sympathische Frau. Und ich würde dir wirklich von Herzen gönnen, dass du jetzt deine Rentenzeit schöner und entspannter verleben könntest. Ja, hatte ich ja auch gedacht. Ja, und als unter diesem Druck zu leben. Ja, das ist grauenvoll, ist das. Mhm. Und ich gehe auch irgendwann mal drauf dabei. Ja, irgendwann wird man krank davon. Ja, weil dass ich jetzt so fröhlich und so klinge, das ist einfach nur, weil ich jetzt mit dir rede und mich freue, dass ich da bei euch durchgekommen bin. Ja, ist ja klar. Was wäre denn, wenn du von dir aus sagen würdest, okay, ich bin noch fit, aber ich suche mir jetzt einen Platz in einem schönen alten Seniorenstift? Ja, weiß ich nicht, ob ich da in meinem Kopf so weit schon bin, dass ich in so ein Ding rein möchte. Ich bin eigentlich sehr jung im Kopf und ich bin auch, ich habe auch verschiedene Freunde, die um die 30 sind und kommen sehr gut klar und ich weiß nicht, ob ich da reinpasse. Nee, wenn man das nicht will, muss man das auch nicht machen. Pass mal auf, Anne. Wir wollen mal im Hintergrund ein bisschen grübeln noch, wie wir dir vielleicht doch noch ein bisschen mit Rat und Tat zur Seite stehen können. Wenn irgendwas möglich. Ich bin ja froh, dass ich schon das alles mal loswerden konnte. Ja, und ich sag dir, so wirklich als ganz außenstehender Mensch, wie auch immer, mal sehen, wie weit wir mit der Beratung kommen. Es muss etwas passieren. Es muss etwas passieren. Das stimmt, deine das Lebenszeit stimmt. ist zu wertvoll, dass du die letzten Jahre dir das zumutest. Und ich hatte mir ja auch einen Plan gemacht. Ich habe gesagt, mit 55 fange ich an, meine Wohnung zu renovieren. Mhm. Mit 60, wenn ich in Rente gehe, muss alles fertig sein. Mhm. Der Junge muss draußen sein. Und dann will ich mal ein bisschen genießen. Ich habe seit meinem 15. Lebensjahr gearbeitet. Ja, und das steht ja auch verdammt nochmal dann zu. Ja. Und der Kerl sollte sich wirklich in Grund und Boden schämen, dass er seiner netten Mama so etwas antut. Nein, ich habe ihn in die Welt gesetzt und dafür habe ich die Pflicht, ihn weiter zu ernähren. So denkt er, obwohl es ein erwachsener Kerl ist. Ja. Und ein intelligenter Mann ist noch, wie du sagst. Ja, er ist hochintelligent. Mhm. Pass auf, Anne, wir melden uns jetzt bei dir und dann sprechen wir das mal. Jetzt ist die Leitung auch weg. Was ist denn hier los heute? Also, nee da bist du wieder. Anne, ich höre dich. Du legst bitte auf und wir melden uns gleich nochmal bei dir. Okay? Ich soll auflegen. Du kannst bitte auflegen jetzt, ja. Gut. Tschüss. Ha, jetzt hat's hier geklappt bei mir. Also, solltet ihr gerade reingeschaltet haben, unser Thema heute Nacht heißt Nesttalker und demzufolge möchte ich sehr gerne mit Männern und Frauen reden, die Nesthocker sind, die, obwohl sie das Alter schon überschritten haben, immer noch zu Hause sind und es sich gut gehen lassen bei Mama und Papa oder bei der Mama nur, so wie gerade bei Anne. Und ich möchte gerne mit Eltern sprechen, mit Vätern und Müttern von Nesthockern. Wie findet ihr das? Seht ihr das so wie Anne, dass ihr sagt, es geht mir sehr auf die Nerven und ich will ihn eigentlich loswerden? Oder sagt ihr, nö, das ist doch okay, der Junge soll mal so lange wie möglich bei uns bleiben. Da haben wir was von und da hat er was von. Also, Thema Nesthocker 0800 220 50 50. Herzlich willkommen, sage ich zu Sascha. Und Sascha ist 28. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo? Hallo? Ja, das verblubberte so gerade. Ja? Ja. Ich grüße jetzt erstmal dich und die zwei Elche, die immer bei dir im Studio sind. Wen? Die zwei Elche? Ja, das, das ist ganz nett. Aber das hinten, um es noch zum tausendsten Mal zu sagen, das hinten ist kein Elch, sondern ein Hirsch. Aber egal. Ein Hirsch? Ja, es ist ein Hirsch, ein weißer Hirsch. Okay, dann den Hirsch und den Elch. Ja, genau. Okay. Sascha, und? Bist du denn ein Nesthocker? Nein, meine Schwester. Deine Schwester? Aber ich würde gerne erstmal was zu dem ersten sagen. Ich glaube, der hieß André. Sascha, ich bitte dich, geh mal irgendwie ans Fenster. Die Leitung kippt immer so weg und das ist mir anstrengend, dir zuzuhören. Okay, also hörst du mich jetzt gut? Jetzt ist gerade sehr gut, ja. Mhm. Okay. Und zwar würde ich gerne erstmal was zu dem ersten sagen. Mhm. Das finde ich schon ein bisschen traurig, ne, weil seine Mutter kümmert sich um ihn, keine Ahnung, wie lange, seit er klein ist. Mhm. Dann seine Mutter dann ins Pflegeheim geben zu wollen, das ist schon ein bisschen traurig. Ja, das ist nicht nur traurig, das ist skandalös. Gut, es gibt solche und solche Menschen. Ja. Was soll man sagen. Aber auch der Junge von der Anne, die gerade angerufen hat, das ist ja auch schrecklich. Das fand ich auch ein bisschen traurig, muss ich sagen, wirklich, ja. So, jetzt zu deiner Schwester. Genau, und zwar meine Schwester ist 20. Ja. Ist seit 2 Jahren hat sie die Schule beendet, hat einen Hauptschulabschluss. Mhm. Und seit 2 Jahren macht sie jetzt gar nichts mehr. Mhm. Bewirbt sie sich auch nicht irgendwo als für eine Lehrstelle? Nee, da hat sie keine Lust drauf. Also die lebt einfach einen Tag hinein, sage ich mal so. Und hängt zu Hause so rum? Hängt ab, steht 2-3 Uhr nachmittags auf, keine Ahnung, was sie dann die ganze Zeit noch macht, ist im Internet, trifft sich mit Freundinnen. Mhm. Lebt sie alleine mit deinen Eltern oder gibt's noch Geschwister? Nein, also ich lebe mit ihr, meiner Mutter und meiner Oma. Das heißt, meine Mutter kümmert sich um meine Oma. Ja. Weil meine Oma ist mittlerweile schon alt. Ja. Und kann sich selbst nicht mehr versorgen. Achso, und du wohnst auch mit in der Wohnung oder im Haus? In der Wohnung, genau. Ja, aber dann bist du ja auch nur ein Nesthocker. Nee, aber ich arbeite ja. Ich habe ja mein eigenes Leben sozusagen, ne? Du hast dein eigenes Leben, deine eigene Arbeit. Genau. Aber wohnst noch in ist das ein Haus, Haus oder eine Wohnung? Ist eine Wohnung. Eine Wohnung. Wie groß ist die Wohnung? 85 Quadratmeter. Ja, ist ja auch nicht dann so ganz groß, ne? Da ist die Oma, da bist du, da ist die Schwester, da ist deine Mama. Da. Genau. Mama und Oma sind in einem Zimmer sozusagen. Ja. Und ich und sie haben jeweils unser Zimmer. Aber, Sascha, also bei allem Respekt jetzt, natürlich finde ich es gut, dass du arbeitest, aber wäre es nicht für dich auch an der Zeit mal zu sagen, damit die Oma und die Mama ihr eigenes Zimmer bekommen, ich gehe mal raus und suche mir was eigenes? Ja, das wäre auch schon eine Möglichkeit, sage ich mal so. Auf jeden Fall. Jetzt viel über die Schwester schimpfen. Das ziehe ich auch in Erwägung, Domian. Ja. Was machst du beruflich? Ich arbeite bei einem größeren Unternehmen zurzeit. Ja. Das will ich jetzt hier nicht nennen. Nein, muss ja auch nicht. Aber der Job macht dir Spaß und du verdienst auch okay Kohle. Spaß macht es eine andere Sache, aber das Geld ist in Ordnung. Das Geld ist in Ordnung, das heißt, du könntest ja auch eine eigene kleine Wohnung oder ein Zimmer irgendwo leisten. Ja, ja. Mensch, dann mach das. Bitte? Ne? Ich sage, ich helfe ja zu Hause auch noch aus, ne? Mhm. Wie viel Geld gibst du zu Hause ab? Jetzt in Euro? Ja, sicher, in was sonst? Nicht in Gold? Ja. Nee, so, weiß nicht, 400-500 monatlich. Wie, das weißt du nicht genau? Ja, ist unterschiedlich, ne? Ja. Also 400 mal 500, mal ist es ein bisschen mehr auch. Okay, das finde ich ja schon mal gut. Das ist ja schon eine respektable Summe, wenn du 400-500 Euro im Monat abgibst. Ja, ich habe ja auch keine anderen Ausgaben sozusagen, ne? Wie ist das denn dann so, die Organisation in der Wohnung, also putzen, waschen, kochen, macht die Mama das alles für dich auch? Die Mama macht eigentlich soweit kochen und alles. Ja. Beim Putzen helfe ich dann auch. Ja. Wenn ich dann da bin, wenn irgendwas ansteht, sagen wir mal saugen oder irgendwas, keine Ahnung. Hilfst du nur in deinem Zimmer oder in der ganzen Wohnung mit? Nee, in der ganzen Wohnung. In der ganzen Wohnung mit. Und die, um nochmal auf die Schwester jetzt zurückzukommen. Nee, die macht nichts. Die macht gar nichts. Nein. Die gibt kein Geld ab und die hilft auch nicht beim Saubermachen. Von was soll sie denn Geld abgeben? Ja, von was soll sie Geld abgeben? Sehr kluge Gegenfrage, genau. Also sie hat ja nichts. Ja, nee, und dann könnte sie wenigstens ein bisschen helfen, aber das tut sie auch nicht. Wie gesagt, die lässt sich dann noch von vorne bis hinten bedienen. Ja. Räumt sich mal ihr eigenes Zimmer auf, das muss ich dann machen. Ja. Oder meine Mutter, ne? Ja. Aber dann gibt es doch wahrscheinlich oft Streitereien zwischen dir und deiner Schwester, oder? Ja, es ist halt so, wie gesagt, wir streiten uns schon oft, ne? Hm. Aber wenn sie dann halt was braucht, dann bin ich auch für sie da, ne? Hm. Was sagt denn deine Mutter zu der Situation erstmal mit deiner Schwester? Ja, die ist schon ein bisschen sauer. Also ich will es jetzt nicht anders ausdrücken, also sie ist schon ein bisschen sauer, aber sie kommt auch an sie nicht ran. Abgesehen davon, dass das eine Zumutung ist für deine Mutter, ist es ja auch ausgesprochen dumm von deiner Schwester, ihre kostbaren Jahre so zu verschwenden. Das Mädchen muss sich bemühen um eine Lehrstelle, die muss was lernen, das ist ja ganz wichtig. Das versuche ich ihr auch jeden Tag zu sagen, ne? Aber die macht dicht. Die macht dicht. Hilft sie denn beim Kochen zumindest ein bisschen oder kauft sie mal für deine Mutter ein? Nein, überhaupt nicht. Mensch, was sind das für Zustände? Überhaupt nicht. Was sind das für Zustände? Schämt die sich denn nicht? Das frage ich mich auch. Ich weiß nicht, ob dieses Schamgefühl bei solchen Menschen überhaupt noch vorhanden ist oder ich verstehe das auch nicht. Sag mir noch mal ein paar Worte zu deiner Oma. Die ist erkrankt, sagst du. Ja, die ist, wie soll ich das beschreiben? Sie kann halt nicht mehr so gut laufen. Mhm. Ist halt alt. Also im Kopf ist sie noch sehr gut. Mhm. Ne, das heißt, sie weiß noch alles, aber Beine machen halt nicht mehr so mit. Die hat halt, also die Oma kann in der Wohnung nicht viel mehr helfen. Nein. Bis sie konnte, hat sie wirklich alles getan. Ja. Ne, aber die Oma ist dann geistig noch ganz fit. Was sagt die Oma denn zu der Situation? Traut die sich was zu sagen? Sagt die was? Ja, sie sagt immer sowas, wenn meine Schwester nicht anwesend ist, ne? Mhm. Mehr oder weniger zu mir. Mhm. Weil sie denkt, ich habe ein besseres Verhältnis, also ich komme besser zu ihr durch, aber. Also. Deine Mutter, arbeitet die auch noch nebenher? Nein, die arbeitet nicht. Nein. Weil sie muss sich voll und ganz um meine Oma kümmern. Ne? Ich verstehe. Das heißt, sie könnte halt noch nebenbei arbeiten, wenn meine Schwester sich vielleicht mal um meine Oma. Aber sie macht halt wirklich gar nichts, ne? Was ist denn mit eurem Vater? Und? Mein Vater lebt nicht mehr. Achso. Also, meine Eltern sind getrennt. Getrennt und der Vater ist verstorben? Nein, der ist verstorben, der lebt jetzt mit seiner neuen Frau. Achso, der lebt für dich nicht mehr, meinst du so? Der lebt für mich auch noch, klar. Der ist auch, also ich habe noch Kontakt zu ihm. Achso, dann habe ich es gerade falsch verstanden. Also, die Eltern sind getrennt. Genau, getrennt und er hat eine neue Frau, zwei neue Kinder. Ah, die Leitung ist wirklich nicht gut. Die wurstelt sich immer weg, die Leitung. Also, Sascha, ich finde, du solltest dich auch an die eigene Nase fassen und mal überlegen, was da los ist. Andererseits überlege ich gerade, vielleicht ist deine Mutter auch auf das Geld angewiesen, was du mit nach Hause bringst. Ja, das weiß ich nicht, bestimmt. Ne? Aber du wirst doch einen groben Überblick über die finanzielle Lage deiner Mutter haben. Wenn das Geld plötzlich wegfallen würde, wäre wahrscheinlich für sie schlimm, oder? Ja, wäre es nicht mehr so leicht auf jeden Fall. Ja, gut, da muss man natürlich auch noch überlegen, wie man das dann macht. Oder ob du sie dann anders unterstützt, wenn du rausgehst. Aber ich kann dir nur sagen, ich glaube, wir müssen gleich abbrechen, weil die Leitung irgendwie kackt völlig ab. Ja. Wirke noch wirklich noch intensiver auf deine Schwester ein. Ja. Auch in dem Sinne, dass sie das wirklich für sich auch tun muss. Ja, dass sie das nicht mal einsieht. Ne? In der heutigen Zeit, das müssen wir ja gar nicht groß bereden, ist das so wichtig, dass man eine Ausbildung irgendwo hat. Hat die denn einen Hauptschulabschluss, ne? Sagst du gerade. Ja. Genau. Mhm. Ja. Ist auch zweimal sitzen geblieben. Na ja, gut, aber sie hat einen Abschluss. Sie hat einen Hauptschulabschluss, genau. Ja. So für dich, so für das Ego, glaube ich, wäre es auch gut, wenn du mal rauskämst und dann dein eigenes Ding drehen kannst. Allerdings musst du natürlich dann auch im Kopf haben, dass du deine Mutter nicht finanziell vernachlässigst, wenn sie das dringend braucht, dass du sie weiter unterstützt. Ja, nur dann ist es ja noch schwerer, weil dann hätte ich ja noch eine Miete. Ja, ich weiß, das ist ja alles kompliziert, aber man muss dann irgendwie sehen, dass man alles unter einen Hut kriegt. Genau. Hast du eine Freundin? Zurzeit ja. Ja. Na gut. Die will ja dann vielleicht auch irgendwann mal sagen, komm, Sascha, wir ziehen zusammen oder so. Ja, das denke ich mal auch, dass sie das will, ne? Genau, ja. Also, das ist ja auch keine Dauerlösung so, Domian. Nein, das ist keine Dauerlösung. Nee, auf keinen Fall. Lieber Sascha, wir haben alles besprochen. Ich wünsche dir und deiner Familie alles Gute. Auf Wiederhören. Mach's gut, ciao. Irgendwas ist heute mit diesen Leitungen hier nicht. Das knackt und kracht und ich krieg's nicht weggeschaltet. Okay, dann haben wir hier Ute. Ute ist 48. Hallo Ute. Ja, hallo. Ah, dich höre ich schon ein bisschen besser. Hallo Ute. Ja. Ja, Thema Nesthocker. Also mein Freund ist 50 und wohnt noch in seinem Elternhaus. Nein, wirklich mit 50 noch? Ja, die Mutter ist seit 2 Jahren tot. Es war eigentlich verabredet, dass er dann auch zu mir zieht. Aber das macht er nicht. Lebt denn der Vater noch? Der Vater ist schon über 30 Jahre tot. Ach so, er hat sein ganzes Leben... Seine Schwester wohnt im Mittelteil und sein Neffe wohnt unten und er wohnt eben ganz oben in der Dachgeschosswohnung. Und da hat er sein ganzes Leben gewohnt? Ja, so gut wie. Also mit 20 ist er kurz mal in eine WG und das hat wohl dann auch alles nicht so hingehauen nach einer gewissen Zeit und dann ist er wieder zurückgezogen. Das finde ich krass, wenn Leute in dem Alter noch so leben und nie eigentlich anders gelebt haben. Das heißt, die sind das gar nicht, die kennen nichts anderes, als von Mutti betüttelt zu werden. War das so bei ihm, dass er sehr von der Mutter verwöhnt wurde? Ja gut, sie ist ja nun verstorben vor 2 Jahren, ja, da kommt sie ja nicht mehr. Aber davor meine ich es. Davor schon, es war schon so ein Mama-Kind, ne? Mhm. Und die hat auch für ihn alles so gemacht? Ja, ja, ja. Wie lange bist du mit ihm zusammen? Ja, ich bin jetzt seit 8 Jahren mit ihm zusammen. Ach, seit 8 Jahren, das heißt, du kennst die Zeit sehr gut, auch mit der Mutter noch. Ja, ich komme jetzt aber ziemlich veräppelt vor, nicht? Weil ja, weil, also ich habe immer Rücksicht auf diese Mutter genommen, weil sie ja nachher auch pflegebedürftig war und ich weiß, wie schwer Pflege sein kann, wenn es dann dem Ende zugeht und ich dachte dann, ja gut, hat er was zu tun, mit seiner Schwester natürlich zusammen und er meinte auch immer, ja, wenn sie da nicht mehr ist, dann machen wir auch mehr in der Woche zusammen. Ich habe ja auch ein Kind, ich bin geschieden. Und das Kind ist erst 11 und kennt ihn eben auch schon sehr lange. Und die ganze Beziehung, die ich mit ihm habe, geht ja irgendwo auch im Bach runter. Weil ich mir auch sehr veräppelt vorkomme. Ne? Auf der einen Seite, mal sagt er, er ist mein Mann, dann wieder der Freund. Und mal spielt er sich auf wie der Vater des Sohnes und dann wieder nicht. Und da sind immer so extreme Schwankungen. Meinst du, das hat letztendlich damit zu tun, weil er eigentlich nie sich richtig gelöst hat, aus seiner Rolle noch Sohn zu sein? Ja, ich denke mal, es geht eher um Verantwortung und um Egoismus, nicht? Naja, das wäre ja fast dann auch dasselbe. Ja, also erstmal aus der Rolle und dann eben... Als die Mutter dann verstorben ist... Ist ja auch schön bequem, vielleicht nur einen geringen Geldbetrag bei der Schwester abzugeben, wenn er mit mir zusammenzieht und Verantwortung übernehmen müsste. Ne? Als die Mutter vor 2 Jahren gestorben ist, wie war das denn? Na gut, du sagst, vorher war die Frau auch schon krank und pflegebedürftig. Das heißt, sie konnte ihn dann auch gar nicht mehr so groß betreuen und versorgen oder gar nicht mehr. Nee, gar nicht mehr. Kommt er denn so alleine in seiner Wohnung auch zurecht oder muss die Schwester da dann zur Hand gehen? Ja, die geht ihm nicht zur Hand. Da oben sieht's aus, ja, ich will nicht sagen verwahrlost, aber staubig. Und ich war da nur 2 Mal. Er möchte ja dann auch gar nicht, dass ich das sehe. Wie, du warst doch nur in 8 Jahren? Ja, ich war da nur, ja, ich habe ja eine große Wohnung. Du warst in 8 Jahren nur 2 Mal in seiner Wohnung? Das ist ja ein Ding. Ja, weil er kommt ja sonst, er kommt hierher. Wie lange bleibt er denn immer dann bei dir? Ja, das sind ja auch diese extremen Schwankungen. Also es war ja schon so weit, dass er hier mal fast jeden Tag war. Dann meinetwegen nur 2-3 Mal die Woche. Dann wieder nur am Wochenende und jetzt, wo ich mal Rabatz gemacht habe, weil ich meine, ich habe ja auch nicht ewig Geduld und da kamen noch so einige andere Klopfer, die so die Beziehung so nach unten eben gezogen haben und da entstand auch so ein Machtkampf zwischen uns, weil er wollte das nicht einsehen, er hat sich dann stur gestellt, er entzieht sich praktisch einer Beziehung auch irgendwo, ne? Weil die Faulheit geht ihm über alles. Wenn er eben von seinem Job, er fährt auch nur Taxi und am Wochenende gar nicht und er hat schon mittags Feierabend, dann schläft er erstmal eine Runde, steht gemütlich auf, isst irgendwas, aber nur Dosenkram oder was seine Schwester kocht, legt die Füße hoch, guckt Fernsehen und geht dann irgendwann wieder ins Bett. Wie war denn das früher, als die Mutter noch fit war? Du kennst ja die Verhältnisse schon sehr lange. Ja, er hat sich auch nicht um die Mutter gekümmert. Die war fit. Die hat meinetwegen bekocht und gemacht. Ja, was hat die denn gesagt? Hat die das kritisiert oder fand die das gut? Nee, die hat den überhaupt nicht kritisiert. Ah, die hat ihn immer machen lassen, was er will. Wie bist du denn mit der Mutter zurechtgekommen? Ja, kaum. Also ich kannte sie ja nicht richtig, nur so vom Sehen. Ach so. Ha. Also, aber das muss man, halt mal eben, das was für eine bizarre Geschichte. Du bist mit diesem Mann 8 Jahre zusammen. Die Frau ist erst seit 2 Jahren tot. Ja, davor war die aber schon 6 Jahre pflegebedürftig. Ach so, und dann hast du sie auch nicht oft besucht? Nee. War sie denn noch bei klarem Verstand oder? Nein, auch nicht mehr so richtig. Ach so, verstehe. Ja. Gut. Also davor hat sie aber alles getan, nicht? Also. So, jetzt ist deine Geduld. Du hast gerade gesagt, ich bin ja nicht ewig geduldig und da gebe ich dir völlig recht. Nach so einer seltsamen Beziehung, die du 8 Jahre lang führst, muss ja jetzt irgendwann mal was Entscheidendes passieren. Ja, da passiert aber gar nichts. Ja, das liegt an dir. Ja, das liegt an dir. Genau, gute. Also ich. Irgendwann musst du sagen, du bist in der guten Situation, nicht so wie Anne vorhin, die kann ihren Sohn nicht so einfach rausschmeißen, hat sie ja erzählt, aber du kannst ja irgendwann eine Entscheidung treffen. Also er hat mir vor circa 4 Wochen gesagt, dass seine Schwester das Haus jetzt doch nicht verkauft, weil die muss ja noch an 2 andere Geschwister was auszahlen, die da nicht wohnen, ne? Die haben ja ihr eigenes Leben und ihr wäre das wohl alles zu viel und jetzt hat sie es aber nicht verkauft und davor hat er mir ein ganzes Jahr lang erzählt, sie verkauft dieses Haus sowieso dieses Jahr und er zieht mir. Was und dann? Kurz bevor. Also die würde das Haus verkaufen und dann würde er ausziehen. Ja, genau. Zu dir. Zu dir. Oder zu uns. Ich habe ja auch ein Kind, ja. Und jetzt, welche Zuckerchen wirft er dir denn hin, wie es weitergehen soll? Also davor ist er schon sehr merkwürdig geworden. Wir hatten ja auch eine Hochzeit, meine Nichte hat geheiratet. Und davor war immer klar, dass wir irgendwann auch heiraten. Nur nicht sofort, das ist klar, aber irgendwann schon. Er hat das auch alles immer so in der Schwebe gelassen, aber nicht so, dass ich jetzt sauer werden könnte, ja, also immer so. Okay, was sagt er denn jetzt für eine Perspektive? Ja, da wurde der Brautstrauß geschmissen und da war ich auch stinkesauer und da meinte ich noch so, naja, du willst ja jetzt sowieso noch nicht heiraten, ich wollte nur mal sehen, was er sagt. Da meinte er, nee, ich heirate auch überhaupt nicht, also das auf einer Hochzeit, das war mir alles zu viel. Und da haben wir 2 Monate eine Pause gehabt, also eine Auszeit sozusagen. Okay, aber nochmal gefragt, was stellt er denn in Aussicht, wie es weitergehen soll? Ja, er stellt jetzt in Aussicht praktisch, dass ich das so zu akzeptieren habe. Und das soll alles dann so weiterlaufen? Denkt er sich, so läuft es aber nicht. Ich habe zum Beispiel seit 2 Monaten schon nicht mehr mit ihm geschlafen. Ja. Ne? Ja, gut. Ich sage, du kannst kommen, wir können was machen. Ja, dann kommt er ja auch kaum, ne? Und, aber das ist ja nur auch keine Lösung, ihn mit Sexentzug zu bestrafen. Ich mache ja auch keinen absichtlichen Sexentzug, aber er lässt sich jetzt ja auch extrem selten blicken. Also ja, aber da musst du eine Entscheidung treffen, Ute. Liebst du denn diesen Mann überhaupt noch? Ja, das ist schon sehr abgeflaut, würde ja ich sagen. Also ich so habe jetzt du mehr sprichst. Und Frust, als dass ich den noch liebe. Ne? Aber also die Häppchen, die er mir zuschmeißt, er sagt ja immer, dass er mich liebt. Und ich bin sein lieber Schatz und so einen ganzen Blödsinn. Aber das sind ständig Machtkämpfe, weil seine Faulheit ihm über alles geht. So, dann müsstest du, wenn du überhaupt noch eine Perspektive möchtest für euch, dann musst du ihn ja nicht zu einem Gespräch zwingen und wo ihr beide gemeinsam beratschlagt, wie eure Zukunft aussieht. Wenn er sich dann genauso seltsam verhält wie bisher, wie du es mir gerade geschildert hast. Ja, das stimmt. Er hat schon einmal gesagt, also er plant ja auch immer, wenn wir alt sind, dann hat er ein Wohnmobil. Das dauert aber noch eine Zeit lang wohl. Ja, eben. Und ja gut, da kann er meinetwegen 70 sein. Ich sag, du weißt doch gar nicht, ob du mit 70 fit bist. Ja, das wäre egal, das wird ja schon. Ja, aber darüber müssen wir nicht reden, was mit 70 ist. Du bist jetzt erst 48 und er ist 50. Das ist noch eine ganze Weile hin. Ja. Und dann musst du, wenn sich das nicht fügt oder ihr keinen Kompromiss findet, dann musst du Schluss machen. Ja, habe ich auch schon gedacht. Aber er sagt ja immer, wir bleiben für immer zusammen und dann fahren wir auch im Alter mit dem Wohnmobil rum. Und ich sage, da siehst du mich auch jeden Tag. Und weil er ist ja auch so ein Typ, der ist gerne alleine. Ute, lange Rede, kurzer Sinn. Du musst eine Entscheidung treffen. Mensch, du machst das 8 Jahre mit. Der führt dich wie ein Nasenbär, der einen Ring durch die Nase hat, herum. Ja, ich habe, er kann ja auch immer mit ausreden. Er hat seine Mutter zu pflegen und dies und das. Und aber das ist jetzt alles vorbei. Ja, und seit 2 Jahren gehen mir so allmählich die Augen auf. Ne? Ja. Also, ich meine, wir waren auch schon im Urlaub, das ist ja aber was anderes und sobald wir zu Hause sind, geht das Theater von vorne los. Du musst es und ich würde es ja wirklich raten, es ist deine Lebenszeit, die vergeht, du musst es bald entscheiden und klare Verhältnisse schaffen. Vielleicht ist es für dich auch eine Erleichterung, wenn du eine klare Entscheidung triffst. So, liebe Ute, jetzt muss ich Schluss machen. Ja, ich würde vielleicht mal gerne mit der Psychologin... Sehr gerne, ja, sehr gerne. Wir rufen dich dann gleich nochmal an, wenn du aufgelegt hast. Gut. Alles Liebe wünsche ich dir. Danke, tschüss. Tschüss. Weiter geht es mit der Maria und Maria ist 54. Hallo Maria. Ja, hallo. Maria. Ja. Du bist eine Mutter von einem Nesthocker? Nee, sondern? Nein, mein Nesthocker ist leider weg. Ach, der Nesthocker ist leider weg und du bedauerst das? Sehr. Oh. Der Nesthocker ist ein Mann. Ja. Wie alt ist er heute? Der ist heute 32. Ja, und bis zu welchem Lebensalter war er bei dir? Bis 27. Aha, und du bedauerst das sehr? Das bedauere ich sehr. Warum? Ja, weil er sehr, also er war mir sehr angenehm und ich mag ihn wirklich ganz doll. Ja. Er mich aber auch. Ja. Und es fehlt mir was. Bist du denn alleinerziehende Mutter gewesen? Nein. Nein, es gibt also einen Vater in der Familie? Mein Mann ist gestorben, da war mein Sohn 16. Ah, verstehe. Und dann wart ihr beiden alleine? Und dann waren wir beide alleine. Es gibt sonst keine anderen Kinder? Doch. Ich habe noch eine Tochter. Ach so, wie alt ist die? Ja, ich bin eine sehr junge Mutti. Meine Tochter, die ist schon 36. Also, und die ist schon noch länger aus dem Haus dann? Die ist mit 22 gegangen. Aber ein enges Verhältnis war zwischen der Mama und dem Sohnemann. Ja, ich habe auch zu meiner Tochter ein sehr enges Verhältnis, so ist es nicht. Ja. Aber es ist halt so, dass sie gesagt hat, gut, okay, also ich gehe jetzt, ich möchte für mich alleine sein. Mhm. Und er wollte das eigentlich immer nicht. Mhm. War dann so ein bisschen, naja, das war dann, ich hatte dann eine Beziehung. Wir haben da in einem Haus gewohnt und das ging dann nicht mehr so richtig. Mhm. Und da haben wir uns getrennt und das Haus alleine konnte ich nicht halten und also mussten wir uns ja Wohnungen suchen. Mhm. Und dann ist dann, mein Sohn hat dann gesagt, gut, ich suche mir eine Wohnung. Ah, naja, eine Wohnung alleine? Alleine. Mhm. Naja, und dann... Du wärst gerne da noch mit ihm zusammen in eine Wohnung gezogen. Aber 100 pro. Ja. Ja, doch. Na, ich, hast du ihn denn noch ein bisschen bedrängt und hast gesagt, ach komm, wir suchen was zusammen, ist doch schön. Nein, das habe ich noch nicht gemacht. Ich habe dann gedacht, gut, okay, ich muss ihn jetzt ziehen lassen. Ja, er will jetzt erwachsen sein. Das war schon klug. Muss ich ihn jetzt ziehen lassen. Aber wie kam das? Viele Eltern sind doch eigentlich froh, wenn die Kinder relativ früh so auf eigenen Beinen stehen. War das auch so ein bisschen Egoismus von dir, dass du ihn bei dir haben wolltest? Ja, würde ich sagen. Muss man selbstkritisch dann so sagen, ne? Ja, doch, das muss man dann schon auch zugeben können als Mutter. Mhm. Also jetzt nicht, dass ich ihn unbedingt, ich habe ihn nicht, der hatte eine Freundin schon, ach, was weiß ich, ich habe da auch nie irgendwas gesagt. Mhm. Also das konnte er alles haben. Aber er sollte bei dir sein. Aber er sollte da sein, ja. Hast du ihn denn auch sehr betüttelt und verzogen? Aber wie? Und ich habe das wirklich... Und deswegen, ich kann immer dann nicht verstehen, wenn manche so sagen, oh, bin ich froh. Und ich kann das kann ich nicht verstehen, weil ich wirklich das gerne gemacht habe. Man kann natürlich, da sind wir uns einig, Maria, mit zu viel Vertütteln auch einen Menschen, verbiegen, sage ich mal. Oh, ich glaube nicht, dass ich ihn verbiegen habe. Nein, will ich ja in deinem Fall gar nicht sagen. Nein, weil ich habe vorhin schon, ich habe mir schon die Mütter ganz genau angehört. Ja. Und ich habe schon gehört, zum Beispiel hat mein Sohn eine Lehre gemacht. Mhm. Die hat er ordentlich abgeschlossen. Mhm. Der hat immer gearbeitet. Ja. Also das war mir schon wichtig auch, dass das so läuft. Ja. Ja? Naja, dass er schon so einen Willen zur Eigenständigkeit hat, zeigt ja, dass er dann in der Situation gesagt hat mit 27, okay, jetzt suche ich mir eine eigene Wohnung. Ja, da war vielleicht auch ein bisschen mit dran schuld, dass er da gerade mal wieder eine Freundin hatte. Ah, die bösen Freundin. Nein, gar nicht. Also das ist ein ganz liebes Mädchen gewesen und ich fand die auch total nett und er hat dann gesagt, gut, okay. Ja. Und die haben dann zusammen gewohnt, bloß die Beziehung, die ist jetzt halt leider, also das sage ich jetzt wirklich leider, auseinandergegangen und jetzt ist er halt allein. Ja. Und da bin ich eben am Überlegen, ob ich mir nicht doch wieder eine große Wohnung nehmen sollte. Nein. Und dass wir wieder zusammen. Nein. So praktisch eine Wohngemeinschaft gründen. Ja. Hat er denn in dieser Beziehung auch schon eine Anspielung gemacht? Nee, das nicht. Aber ich glaube nicht, dass er Nein sagen würde, wenn ich ihm das vorschlage. Bist du denn so ein Typ, der nicht so gerne alleine sein kann und will? Ich bin ja nicht alleine. Ich habe ja, also so ist es nicht. Ich habe ja jemanden, mit dem ich zusammenlebe. Ja, stimmt eigentlich, genau. Ja, stimmt ja auch. Das ist der Sohn, ne? Der Sohn ist doch was ganz Besonderes. Nein, ich habe jemanden. Ich hab schon einen Mann, mit dem ich zusammenlebe. So ist es nicht. Aber würde der das denn auch mitmachen, der Mann? Ja. Ja, das schon. Der mag meinen Sohn auch sehr. Ja. Und der sagt halt, also der hätte da jetzt nichts dagegen. Ja. Und deswegen. Das ist ja schon sehr krass. Der Junge ist jetzt 32, ne, sagst du? Ja. Wenn er dann wieder zurück zur Mama kommt und sich ein neues Kinderzimmer in der Wohnung einrichtet. Also ich weiß nicht. Also für mich ist es jetzt mal, so gesagt, ein lustiger Gedanke. Ich weiß aber auch nicht wirklich so richtig, ob ich damit dann wirklich so glücklich wäre. Weil ich dann das Gefühl habe, so ein bisschen, naja, gut, okay, er ist dann allein, ne? Ja, und er kann natürlich, wenn er sich dann wieder verliebt und eine Freundin hat, dann ist er vielleicht dann nach einer kurzen Zeit wieder weg. Das soll er ja, um Gottes Willen, er soll ja nicht, lebe ja nicht ewig. Wie lange wohnt er denn von, wie weit wohnt er denn von dir entfernt? Heute? Heute, ja. 20 Kilometer. Ja, das ist ja nicht weit. Nee, das ist... Da kann man sicher... Wie oft seht ihr euch denn? Wie oft besucht ihr euch? So oft, wie es geht. Das heißt? Also er kommt am Wochenende kommt er mindestens einen Tag zum Essen. Mhm. Also das ist schon, das macht er auch gerne. Also das will ich auch, dass er da kommt. Mhm. Und da wird natürlich immer was gekocht, was er gerne möchte. Mhm. Mhm. So, mit dem Essen ist er ja ein bisschen verwöhnt. Und ansonsten... Naja, gut, manchmal abends und was ich wahnsinnig gerne mache, was ich jetzt wieder machen darf, weil ja keine Freundin mehr da ist, ich mache unwahrscheinlich gerne seine Wäsche. Ach so, das auch. Ja. Du machst unwahrscheinlich gerne. Wieso machst du unwahrscheinlich gerne seine Wäsche? Warum? Ich weiß es nicht. Manchmal frage ich mich auch wirklich, ob ich richtig ticke. Ehrlich jetzt. Mhm. Da frage ich mich dann, ticke ich jetzt eigentlich noch richtig? Aber es ist so, ich mache wirklich unwahrscheinlich gerne so für ihn. Zum Beispiel war das so, wo er noch bei mir gewohnt hat. Da ist er abends nach Hause gekommen, egal wann jetzt. Da hat er reingeguckt, hat er zu mir gesagt, ich habe Hunger. Mhm. So, naja gut, okay, ich habe Hunger. Egal wann er nach Hause kam? Ja. Du lagst vielleicht schon im Bett? Nee, dann nicht. Also wenn ich im Bett gelegen habe, dann nicht. Aber wenn ich noch in der Stube gesessen habe... Ich habe Hunger, sagt er. Ja, dann sagt er, ich habe Hunger. Wenn ich dann gesagt habe, Mensch Junge, du bist doch groß, mach dir doch mal selber was, was ja mal vorgekommen ist. Mhm. Und da hat er dann gesagt, da esse ich nichts. Ja, hör mal. Hey, da hatte ich ein schlechtes Gewissen. Da bin ich dann doch aufgestanden und habe ihm was zu essen gemacht. Also spätestens jetzt bimmeln bei mir meine Alarmglocken. Ja, aber das finde ich nicht mehr witzig. Das finde ich nicht mehr witzig. So, ich fand das irgendwo... Nein, da übertreibst du. Da übertreibst du. So darf man kein Kind verwöhnen. So verliert das Kind irgendwie auch Respekt auf Dauer. Respekt hat er vor mir. Also das denke ich nicht, da fehlt bei uns nichts. Also, aber er hat doch das Gefühl, dass er will mich wohl nicht ins Pflegeheim geben, wenn ich mal alt bin. Ja. Nein, da will er sich um mich kümmern. Ja. Ja, das hat er mir ganz fest versprochen. Aber dieses Gefühl, ich muss nur mit dem Finger schnippen und die Mama macht das schon. Nee, ich war immer so der Meinung, er wusste ganz genau, auf welchen Knopf er drücken muss. Mhm, mh. Ich hatte dann irgendwie, ein schlechtes Wissen. Ich dachte, du machst jetzt dem Jungen nichts zu essen, der geht jetzt hungrig ins Bett. Gott, der arme Junge. Der arme Junge, der schon Mitte 20 war oder sowas wahrscheinlich. Da war er schon weiter 20, Mann. Bist du denn, jetzt ganz ehrlich, unter uns beiden Betschwestern, bist du nicht eifersüchtig auf seine Freundinnen? Nein, niemals. Also die gönnst du ihm schon? Ach, um Gottes Willen. Ich sehe ihn einfach als das, was er ist. Ja. Er war immer mein Sohn. Ja. Und das wird er auch immer bleiben. Ja. Und dass der eine Freundin hat, also ich selbst die Freundin, da habe ich mich bemüht und verwöhnt. Mhm. Egal, wer da gerade aktuell gewesen ist. Führt das denn nicht zu Konflikten? Du hast einen neuen Partner, du hast einen Freund. Ist der nicht mehr mal ein bisschen eifersüchtig oder sauer, wenn du dich so für deinen Sohn einsetzt? Nee. Nee, das ist alles abgeklärt. Nee, also ich denke mal, also er hat mich ja mit so, wie ich jetzt bin. Genommen, mit hat so. Hat er mich ja kennengelernt. Ich verstehe, ne? Und mit dem Jungen. Und wie das alles war. Und deswegen, nee, denke ich nicht. Also da hat er jedenfalls noch nie was gesagt. Ja. Also ich würde so von meiner Intuition her abraten, erneut zurück in eine Wohnung zu gehen. Aber ich meine, das ist euer Ding, das müsst ihr gemeinsam entscheiden. Und du bist ja Feuer und Flamme von dem Gedanken. Ich höre das ja schon. Ich möchte ihn auch nicht überrumpeln. Nein, du darfst auch nicht zu massiv sein. Und deswegen habe ich bin wirklich am Überlegen und sage mir, gut, okay, was wird jetzt? Ich habe ja immer Sorge, was wird mit ihm? Ja, ach, der wird sich schon durchfahren. Und könnte ihm irgendwas fehlen. Nein, glaube ich nicht. Liebe Maria, jetzt müssen wir Schluss machen. Ich wünsche dir alles Gute, dir und deiner Familie. Dankeschön. Ja, tschüss. Tschüss. Wir hören ja Sachen hier heute. Wir hören ja Sachen. Hier ist Sabrina, die ist 26. Guten Morgen, Sabrina. Ja, hallo, guten Morgen. Schönen guten Morgen. Ich wollte mich eigentlich nur, ich habe das jetzt die ganze Zeit verfolgt und regt mich tierisch drüber auf. Über wen? Über die ganzen Sachen, die ich jetzt über die ganzen Geschichten, weil ich mich auch immer rechtfertigen muss als Nesthocker. Mhm. Also du lebst auch zu Hause bei Mama? Ich wohne auch zu Hause bei meinen Eltern, genau. Ja. Ich bin Studentin im 11. Semester. Ja, was studierst du? Geografie. Ja. Und ja, wie gesagt, ich muss mich immer rechtfertigen. Ja, du wohnst noch zu Hause, deine Mama kocht für dich und putzt für dich und es stimmt einfach nicht. Also sie kocht, du wohnst nicht zu Hause und die Mama kocht nicht für dich und ich sie putzt. Ich wohne zu Hause, ja. Ich wohne in meinem eigenen Reich. Ich habe 2 Zimmer, ein Badezimmer. Ich zahle keine Miete, ja, muss ich sagen. Mhm. Aber alles andere zahle ich. Ich zahle meine Anziehsachen. Ich zahle das, was ich esse, wenn ich etwas Spezielles essen will. Es sei denn, meine Mutter hat gerade gekocht und sagt, möchtest du mitessen? Ich zahle meine Schulbücher, also beziehungsweise meine Uni-Bücher. Ja, na gut, davon gehen wir auch mal aus, dass du das machst. Wie ist das denn mit dem Waschen und Putzen? Das mache ich selber, natürlich. Das machst du selbst? Ja, sicher. Ah, ja, so also natürlich ist es nicht. Ich finde es furchtbar, wenn meine Mutter sagen würde, ich putze das Badezimmer, ich bin 26. Ja. Ich kann selber putzen. Ja, also du hast so einen kleinen Bereich, wo auch, ist da so eine Küchenzeile auch mit drin in deiner Wohnung? Nee, genau, nee. Das nicht. Das also nicht. Ich habe meinen eigenen Eingang, ich habe ein Schlafzimmer, ich habe ein Wohnzimmer, ich habe eine Küche, also ein Badezimmer. Badezimmer. Ich habe keine Küche. Mhm. Die Küche teile ich mit meinen Eltern. Wie gesagt, also eigenen Eingang, das heißt, das ist ja schon fast so wie eine Einliegerwohnung dann, ne? Kann ja, man sagen. Quasi. Ja, du musst also draußen rumgehen, um zu deinen Eltern zu kommen. Richtig. Also, Richtig. Aber dennoch ist es natürlich luxuriös. Andere Leute müssen dann für ihre Miete arbeiten oder jobben oder irgendwie das bewerkstelligen. Du hast es gut. Genau, ja. Ich sehe das auch so. Ich finde das auch toll, dass ich so habe. Nur, wie gesagt, ich muss mir immer anhören, ach, du wohnst noch bei deinen Eltern. Mhm. Und dann muss ich mich immer erklären. Ich hasse es, dass ich mich immer erklären muss. Ja. Ich gehe arbeiten. Ich arbeite an der Uni als wissenschaftliche Assistentin. Ja. Gut, nur 10 Stunden die Woche. Also ich kriege 10 Stunden bezahlt. Ich muss 20 Stunden die Woche arbeiten. Mhm. Das ist an der Uni nun mal so. Aber alles, was ich brauche, bezahle ich mir selber. Mhm. Ich putze selber, ich koche selber. Es sei denn, ich werde von meiner Mutter mal eingeladen zum Essen. Wie lange soll das denn noch gehen? Bis ich fertig bin. Also wann bist so du fertig? Ungefähr noch so 2 Semester. Dann. Ach gut, das ist ja nicht mehr lange. Dürfte ich mein Diplom haben. Dann möchte ich auch gerne ausziehen und möchte gerne irgendwo arbeiten. Ja. Was ist denn beispielsweise, wenn du dann in dem Ort, wo du jetzt wohnst und wo du auch studierst, wenn du da eine Arbeit finden würdest, würdest du dann auch weiter in deiner Wohnung wohnen bleiben? Ich lebe in Essen und studiere in Köln. Ach so, du pendelst hin und her. Ich pendel. Ja, siehst du, früher war das so, dass wir Studienanfänger dann immer in die Stadt auch gezogen sind. Ja, es war damals so, mein Vater hatte mir gesagt, also du kannst hier wohnen bleiben. Mhm. Du hast ja deine Wohnung hier oben bei uns, in unserem Haus. Mhm. Und dann bezahlen wir auch die Studiengebühren, solange du hier wohnen bleibst. Ja. Also, wenn du unbedingt ausziehen willst, dann kannst du das bitte selber tun. Ja, das ist natürlich wirklich schon sehr gut, ne? Ja. Und sehr kommod, kann man sagen. Ja. Meine These ist ja, wenn man sich auf allen Bereichen selbst durchboxen muss, von Anfang an, plus also Finanzierung, plus Wohnung und alles und allem, was dazugehört, dass einem das schon gut tut und für die Erfahrung sehr wertvoll ist. Ja, ich denke auch. Also wie gesagt, mein Vater hat gesagt, du bleibst hier wohnen und wir bezahlen dir die Studiengebühren, bis du fertig bist. Und Sabine, dann ich muss Schluss machen, die Sendung ist vorbei. Schön, dass du angerufen hast. Alles Gute wünsche ich dir. Tschüss. In der Technik, Patricia Unger. Morgen sind wir wieder da, 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen, wieder mit einer freien Themennacht. Morgen, ich wünsche euch